Book 2 88 88 88 Masa lampau, kata kerja modal 2 Vergangenheit der Modalverben 2 Vergangenheit der Modalverben 2 Anak lelaki saya tidak ingin bermain dengan boneka. Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen. Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen. Anak perempuan saya tidak ingin bermain sepak bola. Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen. Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen. Istri saya tidak ingin bermain catur dengan saya. Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen. Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen. Anak-anak saya tidak ingin jalan-jalan. Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen. Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen. Mereka tidak ingin membersihkan kamar. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen. Mereka tidak ingin pergi tidur. Sie wollten nicht ins Bett gehen. Sie wollten nicht ins Bett gehen. Dia tidak boleh makan es krim. Er durfte kein Eis essen. Er durfte kein Eis essen. Dia tidak boleh makan coklat. Er durfte keine Schokolade essen. Er durfte keine Schokolade essen. Dia tidak boleh makan permen. Er durfte keine Bonbons essen. Er durfte keine Bonbons essen. Saya boleh mengharapkan sesuatu untuk diri saya. Ich durfte mir etwas wünschen. Ich durfte mir etwas wünschen. Saya boleh membeli sebuah baju. Ich durfte mir ein Kleid kaufen. Ich durfte mir ein Kleid kaufen. Saya boleh mengambil permen pralin. Ich durfte mir eine Praline nehmen. Ich durfte mir eine Praline nehmen. Bolehkah kamu merokok di pesawat? Durftest du im Flugzeug rauchen? Durftest du im Flugzeug rauchen? Bolehkah kamu minum bir di rumah sakit? Durftest du im Krankenhaus Bier trinken? Durftest du im Krankenhaus Bier trinken? Bolehkah kamu membawa anjing ke hotel? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen? Di masa liburan, anak-anak boleh bermain lama di luar. In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben. In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben. Mereka boleh lama bermain di lapangan. Sie durften lange im Hof spielen. Sie durften lange im Hof spielen. Mereka boleh terjaga sampai larut malam. Sie durften lange aufbleiben. Sie durften lange aufbleiben.